Herr, wir fliegen auf. Wir fliegen auf in deiner Gegenwart. Danke, Herr, wie die Adler fliegen wir hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Du bist geboren, oben zu fliegen. Oben zu fliegen. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass wir oben, oben leben. Oben fliegen, über diesen Dingen der Welt. Halleluja. Danke, Herr. Oben in deinem Wind, im Wind eines Geistes, im Wind deiner Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir von deinem Wind hochgetragen werden. Gerade jetzt. Ballast fällt ab, Ballast fällt ab. Oh, wirf einfach mal all Ballast ab. Aller Ballast, der dich noch gehindert hat, der dich noch bedrückt hat. Wirf es einfach ab. Halleluja, wie beim Heißluftballon. Du wirfst die Last ab und schon, zack, steigst du nach oben. Oh, Halleluja, fahren auf. Wir fahren auf. Mit dem Herrn der Herren, mit dem Heiligen Geist. Halleluja. In seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, in seinem Wind. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Geboren, mit deinem Wind zu sein. Mit deinem Wind hochgenommen zu werden. Oba Shagababa, danke, dass du uns durchspülst. Danke, dass du uns durchflutest. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke. Und durchwehst mit deinem Wind. Danke. Danke. Oh, danke, als du herkamst, als ob du wie im Tal bist. Aber er nimmt dich und er sagt, ich nehme dich mit auf meine Höhen. Ich nehme dich mit auf meine Höhen, weil du bist geboren, um auf meinen Höhen zu laufen. Halleluja. Wie ein Hirsch, wie eine Gämse. Halleluja. Oh, danke, Herr. Wie ein Adler mit ihm zu fliegen. Halleluja. Da ist eine Dichte im Geist. Da ist eine Fülle im Geist. Nimm sie auf, diese Fülle. Herr, von dir, wir nehmen deine Fülle auf. Deine Fülle, in dir sind wir zur Fülle gebracht. Oh, danke, Herr, für deine Fülle, die heute Abend hier ist. Für jeden am Livestream, nimm diese Fülle auf. Bade in seiner Fülle. Füll dich mit seiner Fülle. Mit der ganzen Fülle Gottes. Jesus war voll mit der ganzen Fülle Gottes. Und wir sind bestimmt so zu sein wie er. Gefüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Halleluja, er hat uns zur Fülle gebracht. Und in ihm sind wir voll. Voll mit Weisheit. Voll mit Kraft. Voll mit Stärke. Voll mit Gesundheit. Voll mit Leben, voll mit Freude. Oh, voll mit Freude, voll mit deiner Freude, voll mit deiner Freude, voll. Den ganzen Tag. Wir freuen uns in dir. Den ganzen Tag. Jede Stunde, Minute freuen wir uns an dir. Das Rückenwind, frischer Rückenwind für dich. Da ist Rückenwind, frischer Rückenwind für dich. Aha. Wir nehmen den Rückenwind und fahren hinaus. Wir nehmen den Rückenwind und fahren hinaus. Wir fürchten uns nicht, wir haben Rückenwind. Hab Rückenwind vom Himmel, da nimm Rückenwind vom Himmel. Wie ein Mann, fahren wir voran. Wie ein Mann, fahren wir voran. Oh ja, ich sehe dieses Segelschiff. Dieses Segelschiff, und dieses Segelschiff ist aus dem Hafen mit voller Rückenwind gestartet und fährt aufs Meer. Und es ist so eine Leichtigkeit und es fährt wirklich schnell, weil dieser Rückenwind so ist, ja, da ist, und es saust wirklich über die Wellen. Und wir sind alle auf diesem Boot und jeder hat seinen Platz. Und wir sind wirklich ein Mann, wie ein Mann. Diese Mannschaft ist wie ein Mann, die auf die Befehle des Heiligen Geistes hört. Halleluja. Und dieses Boot, und dieses Boot über das Meer wirklich sausen lässt. Halleluja. Danke, danke. Halleluja. Siehst du dich auf diesem Boot? Sieh dich auf diesem Boot. Halleluja. Sind alle zusammen auf diesem Boot. Jeder hat seine Aufgabe, dass dieses Schiff fährt. Und es, ich habe gesehen, es macht nicht große Bewegungen. Es ist also wie zack, fährt es einfach schumm, dahin. Und es fliegt. Halleluja, danke Herr, dass wir in diesem Boot zusammen sind. Diesem Segelboot, das Geist angetrieben ist. Halleluja, danke Herr, dass wir wirklich, ja, getrieben sind, nicht in Unruhe und Hektik. Wir sind, ja, geführt und getrieben vom Heiligen Geist. Danke Herr. Sieh dich als einer, der nicht irgendwo auf irgendeinem Posten sitzt und irgendwie vor sich dahin so arbeitet, sondern sieh dich in diesem, auf diesem Schiff mit dem Rückenwind des Heiligen Geistes. Und er führt dich. Jeden Schritt, den du gehst, führt dich der Heilige Geist. Und deine Wege sind vorbereitet. Halleluja. Danke, Herr, dass du die Wege von uns vorbereitet hast. Und dass wir jeden Tag in diesen vorbereiteten Wegen gehen. Halleluja. Geh mal ein paar Schritte. Geh mal ein paar Schritte diesem Geist. Herr, ich gehe in den vorbereiteten Wegen von dir. Ich gehe in den vorbereiteten Wegen von dir. In den vorbereiteten Wegen. Es ist vorbereitet, vorbereitet, vorbereitet, vorbereitete Wege. Wir rufen vorbereitete Wege, vorbereitete Wege, vorbereitete Wege, auch Wege, die noch niemand gegangen ist. Halleluja! Vorbereitete Wege, mutige Wege, starke Wege, sichere Wege, kühne Wege. Wege über die Höhen. Fröhliche Wege. Voller Überraschungen. Wege voller Überraschungen. Oh, voller Freude. Voller Sieg. Träume zustande kommen. Sag mal, Wege, auf denen meine Träume zustande kommen. Weil es deine Träume sind, Herr. Wege, auf denen die Vision Gottes in meinem Leben zustande kommt. Sag mal, Wege, auf denen die Vision meines Lebens zustande kommt. Und unseres gemeinsamen Weges. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und neue Wege. Es sind auch neue Wege. Es sind auch neue Wege. Wir gehen nicht immer auf ausgetretenen Pfaden. Es sind neue Wege, auch die wir gehen. Halleluja. Geführt vom Heiligen Geist. Geführt vom Heiligen Geist. Halleluja. Danke. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du diese Begrenzung, ich sehe das so, wie manche in echt engen Begrenzungen waren und sich kaum mehr noch irgendwas getraut haben, weil der Feind sie so eingebunden hat. Und da ist wirklich sowas, ja, also eine Kraft, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wirklich die Ketten sprengt. Und sag mal wirklich, ich bin frei. Ich bin frei, Halleluja, die Wege Gottes zu gehen. Ja, nicht menschliche, nicht meine eigenen komischen menschlichen Vorstellungen, sondern deine Wege gehe ich. Und das sind starke Wege. Wow. Wow. Halleluja. Und da sehe ich Frucht, das sind fruchtbare Wege, wo Frucht gebracht wird. Halleluja. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Wege, auf denen ich zeige, wie Menschen aus Gefängnissen rauskommen. Oh, Halleluja, Halleluja. Und bei denen ich Menschen diese Rettungsringe zuwerfe. Halleluja, ich gehe und werfe die Menschen die Rettungsringe zu. Halleluja. Ich gehe und erfülle meine Bestimmung. Und sind Wege tiefer in das Herz Gottes hinein. Wege tiefer in sein Herz hinein. Oh, danke, Herr, dass du uns lehrst, diese Wege tiefer in dein Herz hineinzugehen. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Preisen dich, Herr. Halleluja, wenn jemand was dazu empfangen hat einfach, dann komm einfach und setz es mit frei. Ich hatte so die ganze Zeit schon, war mein Herz so bewegt und ich glaube, dass mindestens eine Person hier ist heute Abend, die damit was anfangen kann und wahrscheinlich auch einige über Livestream. Und zwar hatte ich einfach das so gesehen, dass da Leute sind, die sich unsicher sind. unsicher, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, wo bin ich zu Hause? Und du bist so am Suchen, du bist am Ausstrecken und du wartest vielleicht wirklich auch auf ein Wort vom Herrn oder wie auch immer. Und ich habe es empfunden, wie wenn Gott sagt, was du wirklich suchst in deinem Innersten, ist das Herz des Vaters. Was du wirklich suchst, ist die Liebe des Vaters. Was du wirklich suchst, ist die Bestätigung des Vaters. Und er möchte dir wirklich diese Liebe geben. Er möchte dich an sein Herz ziehen und er möchte seine Liebe über dich ausgießen, diese Vaterliebe. Er möchte dir ganz tief wirklich dieses Bewusstsein der Zugehörigkeit, dieses Bewusstsein der Kindschaft, dieses Bewusstsein, zu Hause zu sein. Er möchte das ganz, ganz tief in dein Herz hineinpflanzen. Und er möchte wirklich die, ja, ich empfinde einfach so, wenn du damit was anfangen kannst, wenn du live hier dabei bist, komm einfach gerade her. Ich würde dir einfach gerne die Hand auflegen und wirklich, wow, das ist doch mehr als eine Person. Okay, Halleluja. Weil tatsächlich ist es so, das ist, was unser Herz zutiefst braucht und möchte. Es ist der Vater. Es ist der Vater. Es ist der Vater, der uns Sicherheit gibt. Es ist der Vater, der uns Zugehörigkeit gibt. Es ist der Vater, der uns Bestimmung gibt. Und ich danke dir, Vater, ich danke dir, dass du gerade jetzt einfach auf jeden Einzelnen hier vor Ort, aber auch auf diejenigen, die über Livestream zuschauen und die das betrifft, Herr, dass du wirklich deine Hand einfach auf jeden Einzelnen legst, Herr, die Hand des Vaters im Himmel, Herr. Wenn ich jetzt meine Hand hier auf diese kostbaren Söhne und Töchter hier lege, Herr, danke ich dir, Herr, dass es so ist, wie wenn die Hand des Vaters einfach sich auf sie legt, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du diesen tiefen Frieden, dass du diese tiefe Sicherheit, dass du diese tiefe Zugehörigkeit, dieses tiefe Wissen, jawohl, ich bin angekommen, Herr, dass du das schenkst, Herr. Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für dieses zur Ruhe kommen an deinem Herzen jetzt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Ja, berühr sie ganz tief, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Sie weiß, dass du der Vater im Himmel für sie bist, Herr. Dass du mit ihr bist, Herr. Und dass sie in dir Zugehörigkeit hat, in dir Heimat hat, Herr. In dir Sicherheit hat, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich empfinde so im Geist, wie wenn er so, ich empfinde sowas wie so, bisher warst du so hin und her, ein bisschen so gerissen oder wie so hin und her so. Und jetzt ist es wie wenn der Vater dich so, boom, einfach so zur Ruhe bringt und wirklich einpflanzt und sagt, jawohl, da bist du und es ist gut so und es passt. Und ich bin für dich und ich bin mit dir und du bist bei mir und es ist gut. Halleluja. Amen. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Komm her. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe größer ist, höher ist, Herr, als jede menschliche Liebe. Auch höher ist und größer ist als jedes menschliche Versagen, Herr. Auch Versagen in Bezug auf Vaterschaft, Herr. Danke, Herr, dass deine Vaterschaft wirklich auch die negativen Erfahrungen mit Vätern, Herr, auslöscht, Herr, und Erneuerung bringt, Herr, und neues Leben bringt, Herr. Herr, neues Leben aus den Toten, Herr. Du bist der ewige Vater, Herr. Du bist der Vater des Lichts. Du bist der Vater des Lebens, Herr, bei dem kein Wechsel ist von Licht und Schatten, Herr. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, Herr, dass du deine Hand gerade jetzt auf sie legst, Herr. Oh, und dass du sie an dein Herz ziehst, an dein Herz führst, Herr. Und dass sie diese Liebe des Vaters ganz tief in sich hineinlassen kann, Herr. Danke. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, dass jeder Widerstand der Seele, Herr, jede Blockade der Seele weggespült wird, Herr, angesichts von deiner Liebe, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deine tiefe Vaterschaft, Herr. Danke, Jesus, für dein Herz. Danke, Vater, dass du deine Vaterschaft einfach ganz tief in ihn hineingibst. Dieses Wissen, er ist angekommen und zu Hause im Vaterhaus und geht da nie mehr raus. Nie mehr raus. Danke, Herr. Für immer zu Hause. Danke. Halleluja. Danke. Yes. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Der Vater ist doch wunderbar. Und er... es geht für alle von uns, ne? Und bei ihm angekommen zu sein, ist das Größte, was wir auf diesem Planeten erleben können. Jesus ist der Weg zum Vater. Und der Vater erfüllt unser Herz. Und damit ist unser Herz ruhig. Damit kommt Frieden in unser Herz. Damit kommt Sättigung in unser Herz. Damit kommt Freude in unser Herz, wenn wir beim Vater angekommen sind. Halleluja. Und da bleiben wir. Wir gehen gar nicht mehr raus, sondern wir bleiben beim Vater. Wir bleiben im Vater. Jeder eins, auch ihr am Livestream, bleibst in ihm. Wir bleiben in ihm. Und wir genießen diese Sättigung, die von ihm die ganze Zeit kommt. Wir werden die ganze Zeit vom Vater gesättigt und versorgt und geliebt. Und gehen da nie wieder raus. Wir sitzen an seinem Tisch. Du hast einen festen Platz an seinem Tisch. Halleluja. Und da gibt es das beste Essen. Die köstlichsten, erlesensten Speisen. Und da essen wir uns satt. Im Vaterhaus. Für immer. Halleluja. Danke, Vater. Sag nochmal, danke, Vater. Danke, Vater. Wir lieben dich, Vater. Der beste Vater. Der wunderbarste Vater bist du. Oh, Halleluja. Über Bitten und Verstehen gibst du uns Wohltaten, die wir nicht zählen können. Komm aus deiner rechten Hand. Danke. Halleluja. Und jetzt bekomm noch mehr Wohltaten durch wunderbare Prediger des Wortes Gottes. Zu euch. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Weißt du, spürst du einfach, wie Gott wirklich Familie möchte. Weißt du, er möchte, dass wir bei ihm zu Hause sind. Du hast gerade gehört von Pastorin Irina. Weißt du, er möchte, dass wir zu Hause sind, dass wir an seinem Tisch sitzen. Weißt du, dass wir alle Zeit in diesem Haus sind. Ja, weißt du, wir sind hier auf dieser Erde körperlich, ja, aber mit unserem Geist sind wir in seinem Haus. Weißt du, wir sind mitversetzt durch Jesus Christus und sitzen mit ihm zur Rechten Gottes. Und das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat. Weißt du, da ist unsere Quelle. Unsere Quelle ist nicht hier auf der Welt, in irgendwas, in irgendjemand. Ja? Also wir haben hier keine Stars, die wir wie anhimmeln oder sowas, was Leute in der Welt machen, sondern wir wissen, ja, wo unsere Quelle ist. Wir wissen, ja, also wir wissen, wo wir zu Hause sind. Und unser Job ist es, das, was im Himmel ist, hier auf diese Erde zu bringen und es den Leuten zu zeigen. Weißt du, weil der größte Star ist Jesus Christus. Weißt du, der größte Star ist Jesus. Er ist der größte Star, weißt du. Und wir sind diejenigen, die ihn anhimmeln. Ja? Wir sind diejenigen, die auf ihn schauen. Wir sind diejenigen, ja? Weißt du, die einfach schauen, ja, weißt du, wie hat Jesus die Dinge getan, als er hier auf der Erde war? Er ist ja unser Vorbild. Er ist ja unser Vorbild. Weißt du, er ging umher und heilte die Kranken. Und es heißt ja auch, weißt du, er heilte alle. Weißt du, Jesus heilte alle. Ja, er hat niemanden ausgelassen. Er hat nicht irgendwie Grüppchen gemacht und hat gesagt, dich heile ich nicht. Weißt du, Jesus, er hat alle geheilt. Ja, weißt du, Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Er war klar. Und genauso ist unser Job hier auf der Erde. Ja, genauso tun wir das. Weißt du, wir sind klar. Weißt du, wir leben in herausfordernden Zeiten hier auf dieser Welt. Weißt du, aber umso mehr und umso wichtiger ist es, dass wir klar sind. Ja, dass wir ausgerichtet sind. Weißt du, und ausgerichtet heißt, wir schauen auf das Wort. Das Wort ist unser Maßstab. Ja, das Wort Gottes. Weißt du, ich meine, die Bibel ist ja eh ziemlich dick, da steht ziemlich viel drin. Ja, und ich würde einfach sagen, ja, pauschal, das reicht schon aus, was da drin steht. Ja, also, ja. Würde ich so sagen, also ich meine, wenn du einmal ganz durchgekommen bist, dann fängst du einfach wieder von vorne an und schaust wieder von vorne und liest da wieder nach. Also nee, du musst dich kategorisch machen, aber weißt du, das Wort Gottes, es wurde ja gegeben, uns gegeben, ja, als Orientierung, als Maßstab, dass wir wirklich eine Richtschnur haben, ja, dass wir nicht hier auf der Erde irgendwie rumdümpeln und irgendwas machen, ja. Also wir sind vom Geist geleitet, aber es sind eben diese beiden Komponenten, die zusammenkommen. Geist geleitet, ja. Wir sind inspiriert vom Geist, weißt du, wir bekommen Eindrücke, deswegen, weißt du, du lebst das hier ja auch, weißt du, es gibt Worte der Erkenntnis, ja, prophetische Worte, prophetische Eindrücke, ja, und gleichzeitig aber das Wort Gottes, weißt du, das Wort Gottes ist unverrückbar, das Wort Gottes ist das Wort Gottes, es besteht bis in alle Ewigkeit, weil Gott es gesprochen hat, ja, er hat es festgelegt und es gilt bis in alle Ewigkeit. Ja. Weißt du, das ist einfach unser Fundament, worauf wir stehen und an dem wir uns orientieren können. Und wir müssen nicht auf das schauen, was uns die Nachrichten gerade sagen, ja, oder was du bei Social Media halt gerade so jeden Tag findest. Weißt du, da findest du sowieso heute das, morgen das, was ich, minütlich bald irgendwas anderes. Weißt du, da wird dir ja irgendwas vorgegaukelt, ja. Ja, tatsächlich ist vorgegaukelt, weißt du, wenn du weißt, was da für Algorithmen und für Dinge dahinter stecken, das ist alles Psychologie, Versuch einfach Menschen zu beeinflussen, zu triggern, ja, Konsum teilweise zu steuern oder was auch immer, ja, weißt du, das, aber darauf schauen wir nicht, sondern wir sind geleitet und geführt vom Wort, ja, vom Wort Gottes. Und das ist unsere Richtschnur, das ist auch das, was uns Richtung gibt, ja. Und weißt du, und da schauen wir nach, ja. Und wir können nachlesen, was Jesus hier auf der Erde getan hat, weißt du, wir können eben inspiriert sein von dem, was er getan hat, ja. Und ich meine, es heißt ja sogar, ja, wir werden die Werke tun, die er getan hat und noch größere, weißt du, also wir sind. Weißt du, wir sind nicht limitiert. Wir sind nicht limitiert. Ja, weißt du, der Pastor sagt es ja manchmal, oder länger schon nicht mehr, aber ab und zu hat er es gesagt, weißt du, das Wort Gottes ist unsere Richtschnur, aber wir sind nicht limitiert auf das, was alles im Wort Gottes niedergeschrieben ist. Weißt du, der Pastor sagt nämlich, oder hat öfters mal gesagt, weißt du, nur dass, wenn du das Wort Auto halt in der Bibel nicht findest, ja, es gibt halt heute trotzdem Autos, es gibt Fortschritt, ja, und so weiter und so fort, ja. Ja. Das heißt nicht, dass das Auto nicht von Gott ist, ja. Und genauso sind wir nicht limitiert, weißt du, wir sind nicht limitiert in dem, was Gott machen möchte, ja, wir sind wirklich offen, und ich glaube, dass Gott ganz neue Dinge tun möchte, weißt du, ich find's faszinierend, jetzt einfach rein weltlich betrachtet, wie sich die ganzen Technologien weiterentwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, ja. Ich meine, als ich geboren wurde, da gab es noch nicht mal ein Handy, ja. Ja, Und heute kannst du mit deinem Handy Sachen machen, das konnten vor 15 Jahren noch keine Supercomputer machen. Ja? Und das sind alles Dinge, ja, die auf der Welt passieren, die du dir anschauen kannst, aber die irgendwie auch ein Zeichen einfach sind für diese Beschleunigung. Ja? Und ich glaube, wir sind eben da mittendrin und ich glaube, dass Gott noch ganz andere, ganz neue Dinge einfach tun möchte. Ja? Und er geht wirklich umher, er weht, ja, weißt du, der Heilige Geist, er weht und wirkt, weißt du, und gibt einfach Dinge ein, weißt du, er bringt Neues, weißt du, er weht und bringt Neues, ja, und wir sagen einfach, ja, wir sind bereit dafür, wir sind bereit, wir stellen uns ihm zur Verfügung, ja, du breitest deine Flügel aus, du breitest deine Segel aus, ja, und lässt dich wirklich führen vom Heiligen Geist. Du lässt dich führen vom Heiligen Geist und lässt dich wehen, weißt du? Und ja, weißt du, er möchte, ich glaube schon, dass er möchte, dass wir noch viel flexibler werden, ja. Ich meine, wahrscheinlich jeder von euch kennt das von sich selber, ja, irgendwann stellst du halt fest, es gibt manche Dinge, da bist du ein bisschen eingefahren, ja, da hast du deine Vorstellungen und denkst, ja, ich weiß schon, wie es läuft und so, ne, war ja jetzt die letzten Jahre immer so, ja, oder die letzten Monate oder was auch immer, ja, aber ich glaube, dass wir einfach viel, oder Gott möchte einfach, dass wir flexibler sein sollen, ja, flexibler im Hinblick eben darauf, was er tun möchte, weißt du, weil er einfach ganz neue Dinge noch tun möchte, die noch kein Auge gesehen und noch kein Ohr gehört hat. Ja? Weißt du, er hört nicht auf, neue Dinge zu tun. Ja, auch wenn du es dir in der Kirchengeschichte anschaust, die ganzen Erweckungen und Bewegungen, die es gab, weißt du, Gott wirkt immer wieder anders. Er wirkt immer wieder neu. Es gibt immer wieder irgendwas Neues, weißt du. Und so kommt Gott immer wieder mit was Neuem um die Ecke. Ja, ja. Weißt du, und du kannst auch in der Kirchengeschichte sehen, dass einfach dieser religiöse Geist, der einfach auch immer wieder vorgeherrscht hat, weißt du, der hat dann einfach immer gesagt, ja, nee, das Neue, was da ist, das kann nicht von Gott sein, weil das kennen wir ja nicht. Ja, das gab es noch nie. Ja, ich habe das studiert, die ganzen Jahrhunderte. Ja, aber Gott tut eben immer was Neues, weißt du, Gott hat sich, ich meine, das ist seine Eigenschaft, ja, immer wieder was Neues zu tun, weißt du, er hat nicht gesagt, irgendwie, was weiß ich mache es halt immer auf die gleiche Art und Weise, weißt du, Gott ist kreativ, Gott ist grenzenlos und so tut er Neues. Er tut Neues wirklich im ganz gesamten Leib Christi und er tut auch immer wieder Neues in deinem Leben. Er tut immer wieder Neues in deinem Leben. Weißt du, auch, ja, nimm das wirklich persönlich für dich, ja. Weißt du, gib dich nicht irgendwie mit dem Status quo zufrieden, wo du jetzt momentan in deinem Leben bist, sondern streck dich immer wieder nach außen. Sag, Herr, gib mir mehr, weißt du, gib mir mehr. Lass wirklich zu, dass durch mich Menschen berührt werden, weißt du, dass die Liebe noch stärker durch mich fließt, dass die Freude sich noch stärker freisetzt, egal wo ich hinkomme, an meinem Arbeitsplatz, beim Einkaufen, in meiner Familie, weißt du, zieh das, streck dich danach aus und zieh das und sei dann auch nicht überrascht, wenn Gott es auf einmal durch dich freisetzt. Ja, sei auch nicht überrascht. Ja, ja, weißt du, Gott, er wirkt durch dich, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Weißt du, wir sind Gefäße Gottes und er beginnt einfach Dinge an unserem Verstand vorbeizumachen. Und auf einmal sagst du Dinge, wo du dachtest, oh, wo kam das jetzt her? Ja, ja, aber lasst es wirklich zu, ja, lasst es wirklich zu, ja, und sei offen für das, was der Heilige Geist tut in deinem Leben und in dieser Zeit. Amen, Amen. Ja, Gott ist grenzenlos und dort, wo Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, herrscht Grenzenlosigkeit. Was herrscht da noch? Da herrscht Freude. Da herrscht große Freude, über diese, auch diese Kreativität, das ist etwas, worüber sich, denke ich, auch Jesus sehr, sehr freut, wenn wir dieses aufgreifen. Es ist natürlich so, dass wir das immer wieder hören müssen, dass es Grenzenlosigkeit gibt, dass es Kreativität gibt, dass es nichts Eingefahrenes gibt, weil wir stecken ja noch in diesem Körper hier auf der Erde. Wir haben noch eine Seele, die auch immer wieder mal kommt und sich meldet und sagt, ja, so sieht's aus. Ich habe hier den Mangel, ich habe hier den Mangel und dort müsste es doch eigentlich lang gehen. Und wenn wir uns das nicht immer wieder bewusst machen, diesen ganzen Zusammenhang, dass wir vom Geist her empfangen, dass wir eigentlich Geist sind und mit dem Geist Gottes leben. Also der Geist Gottes ist ja in uns und diese Identität, die wir dadurch haben, das ist das Entscheidende, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir müssen es uns bewusst machen gegenüber unserer Seele, die sich immer wieder meldet, wo immer wieder auch wie Steine auf unserem Weg sind. Der Herr hat ja gesagt, ich werde auch einen ebenen Weg euch machen, ich räume diese Steine aus dem Weg. Und das sind genau diese Dinge, die uns hindern, in unsere Berufung zu kommen, einfach diesen Weg zu gehen. Und da fällt mir so das Bild ein, das vielleicht ganz, ganz gut ist, wenn man so ein bisschen technisch orientiert oder ich weiß auch nicht, wie man sagen soll. Ich meine, die meisten kennen das, wenn man vielleicht im Flugzeug ist oder einen Flugsimulator hat, dass da gibt es so einen künstlichen Horizont, das ist so ein Anzeigeinstrument. Und da kann man immer sehen, ob das Flugzeug schief hängt oder ob es gerade hängt oder ob es gerade steigt oder sinkt. Ganz wichtig, dass der Pilot das weiß. Und es kann natürlich sein, und genauso sind wir auch auf unserem Weg. Das sollten wir irgendwo wissen. Und vorher haben wir gesagt, haben wir gehört, eine Richtschnur, das Wort Gottes ist unsere Richtschnur. Man kann auch sagen, das ist dieses Anzeigeinstrument, nach dem wir uns ausrichten, wo wir wissen, wo wir stehen. Und jetzt kann es sein, dass der Pilot, das gibt es, diese Situation, dass der Pilot irgendwo den Eindruck hat, oh, jetzt hänge ich aber ganz schief drin, jetzt muss ich gegenlenken oder boah, da steige ich ja jetzt ganz steil auf und lenkt dagegen und dann stürzt er vielleicht sogar ab. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes, brauchen wir dieses Instrument, um uns gerade auszurichten, um unser Flugzeug, um im Geist fliegen zu können. Also das sind solche Dinge. Und immer wieder müssen wir, eigentlich jeden Tag sollten wir uns das bewusst machen, dass wir uns vom Geist her orientieren, dass wir vom Geist her empfangen. Gott ist Geist und will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Die Wahrheit ist, dass dort der Geist ist und dass dort diese ganze Kreativität ist, dass dort die ganze Kraft ist. Da kommt alle Versorgung her, alles kommt daher, auch wenn die Seele vielleicht mal schreit, also wenn wir schief hängen, die Seele schreit, oh, hier fehlt mir was, das fehlt mir, oh, niemand schaut mich an, niemand kümmert sich um mich, oh, ich stehe ganz allein da und wenn 1000 Leute rum sind. Ja, die Seele, die hat ihre eigenen Vorstellungen, wie das sein müsste und da können wir jetzt diese vom Geist her empfangen, vom Geist her unsere Nahrung, unsere Bestätigung kriegen. Vom Wort Gottes her heißt es, wir sind geliebt, wir sind vollkommen geliebt, wir sind vollkommen versorgt. Wir brauchen uns eigentlich um nichts zu kümmern, als zu empfangen. Ja, damals im Alten Testament war das so, fällt mir gerade ein, die Ruth, die kommt da hin und ist eigentlich mittellos. Im Prinzip wie ein Waisenkind steht sie da. Gut, sie hat Schwiegermutter war es. Ja, aber sie steht trotzdem alleine da und kann dann in den Bereich von ihrem, im Prinzip von dem als Symbol, als Vorschatten für Jesus diesen Onkel war es, glaube ich, war es Boas, gell? Der Boas, der entfernte Verwandte. Der Boas hat ihr alles zur Verfügung gestellt, was sie gebraucht hat. Und dann müssen wir uns so vorstellen, dass als Vorschatten, so sind wir heute, wir können hingehen, wir können die Ehren auflesen, so wie Ruth diese Ehren aufgelesen hat, um sich zu versorgen. So können wir reingreifen in diesen Raum des Geistes, weil der Himmel offen ist, weil der Raum des Geistes eben seit 2000 Jahren offen ist. Und jeden Tag sollten wir uns das vergegenwärtigen, dass wir nicht in irgendeine Schieflage kommen. Amen. Also jetzt haben wir mal gehört, dass wir das Wort haben, wo so viel Gutes für uns drinsteht. Dann haben wir gehört, dass Gott grenzenlos ist. Und da ist mir die Frage aufgetaucht, oh, sind wir dafür überhaupt ausgerüstet? Und da habe ich es überlegt und es ist mir eingefallen, ja, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Der ist groß, der ist mächtig und der ist auch grenzenlos. Und der wohnt in uns, Mensch. Der wohnt in uns, der gibt uns Kraft, der gibt uns Weisheit, der hilft uns, der ist unser Beistand. Und dann ist mir noch eingefallen, auch das Wort, Gott hat auch sein Wort ausgerüstet, weil er sagt, das Wort, das von ihm ausgeht, das kommt nie leer zu ihm zurück. Das heißt, zwischendrin, es arbeitet. Um zu arbeiten, braucht dieses Wort Kraft. Das heißt also, das Wort geht aus und wir können es sprechen, dann geht es von uns aus. Und wenn wir uns da im Glauben mit diesem Wort verbinden, dann wird es bewirken, was das Wort sagt. Und das ist das Mittel, mit dem wir arbeiten. Also wir arbeiten nicht aus unserer Kraft, sondern wir arbeiten mit Gottes Kraft, entweder mit dem Heiligen Geist oder mit dem Wort, das wir deklarieren. Wir sprechen es aus, über uns, über andere, und so verändern wir Situationen. Manchmal geht es nicht von jetzt auf gleich. Manchmal muss man Geduld üben, es immer wieder sagen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es wirkt. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren eine Situation. Also ich muss sagen, ich war von Kindheit, von kleinster Kindheit, ein total ängstlicher Mensch. Das war für mich komplett normal und ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Erst wie ich dann hier zum Glauben kam und dann ein bisschen bessere Lehre gefunden habe, habe ich gedacht, oh, die Angst ist gar nicht mir. Wie kriege ich die denn los? Und wie ich mal zu Hause saß, hat mir der Heilige Geist gezeigt, wie groß sie ist. Und dann habe ich entsetzt gesagt zu ihm, hey, was mache ich denn jetzt? Und hat er zu mir gesagt, du nimmst deine Bibel oder dein Bibelprogramm, dann gibst du Angst ein und dann guckst du all die Bibelstellen durch, die dann auftauchen. Und die, die dich ansprechen, die schreibst du dir raus auf den Zettel und die proklamierst du jeden Tag über dir. Und dann ging es los. Ach so, ein Blödsinn. Was soll denn das bringen? Das ist den ganzen Tag, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ich kam mir so doof vor. Aber der Heilige Geist hat es zu mir gesagt, also habe ich weitergemacht. Und dann kam eine Situation auf mich zu, da kam erst die Angst auf, aber gleichzeitig mit der Angst kam auch eins der Worte auf, die ich proklamiert hatte. Und nachdem ich es ja schon so lange gemacht hatte, schon bestimmt 2 Monate, hatte ich das auch schon auswendig. Und dann habe ich das leise, weil ich ja mit anderen zusammen war, vor mich hingesprochen und wusch war die Angst weg. Und das hat mich dann mächtig motiviert, weiterzumachen. Und ich muss sagen, die Angst ist dann so Stück für Stück, erst in dem Bereich, dann in dem Bereich, immer weniger und kleiner geworden. Und es wurde für mich immer einfacher, die dann auch zu überwinden. Also da will ich euch ermutigen und sagen, nehmt wirklich das Wort im Glauben und sprecht es aus über euch, über andere, über euren Kindern, über Verwandtschaft oder über Leute, die noch zum Glauben kommen sollen, die ihr auf dem Herzen habt. Es wirkt. Es wirkt wirklich. Und die Kraft, die dahinter steht, da hat mir der Heilige Geist vorhin ein Bild gezeigt, die geht nie aus. Ich habe eine Kerze gesehen, die oben brennt und die brennt. Die Kerze war Die sah aus wie eine Flamme, so von der Farbe her. Und die Flamme wurde immer größer und hat immer mehr von der Kerze verzehrt. Aber die Kerze wurde nicht weniger. Da kam immer von unten nach. Und so ist es mit dem Wort. Das wird nicht irgendwann weniger, sondern das hat immer die gleiche Kraft. Und je mehr Glauben ich da reinsetze, je mehr Kraft hat dieses Wort. Und je öfter man das macht und je öfter man sieht, dass da was bei rauskommt, je größer wird auch der Glaube, so wird er aufgebaut. Und so kommt man auch in Erfolg hinein und so kommt man auch in den Sieg hinein, den Jesus für uns erkauft hat. So. Ja, Halleluja. So wie es die Elke gerade gesagt hat, wo es bei ihr dann bergauf gegangen ist, war dann, als sie unter gute Lehre kam, wo sie dann einfach die Wahrheit gepredigt bekommen hat, wo jemand ihr gesagt hat, wo es lang geht. Und es hat mich irgendwie daran erinnert, ich habe 2016 meinen Segelschein gemacht und dann ging das so los. Wir hatten da so ein kleines Boot, also es war nicht groß, keine Segeljacht oder nichts Schickes, sondern so ganz klein und da konnten sich 4 Leute so reinsetzen, rechts und links. Und da saßen dann quasi die Segelschüler und der Lehrer, der stand hinten immer hinter uns, quasi auf dieser Erhöhung, wo es dann quasi hinten schon wieder runtergegangen ist, stand er da, hat sich da immer festgehalten an diesen Abspannungen und dann hat er uns quasi gesagt, was wir tun sollen. Und dann hat er uns gesagt, ja, schau dir das Wasser an da drüben. Und man kann am Wasser einfach sehen, wie der Wind ist. Ob da jetzt eine Böe ist oder ob da eine Flaute ist. Und der hat uns das einfach erklärt. Er hat gesagt, schau mal, hier, da passiert der Wind, da passiert der Wind, da musst du aufpassen. Hier gibt es zum Beispiel eine Untiefe, weil da wird der Sand reingespült, da darf nicht rüberfahren. Oder dann hat uns die Regeln erklärt, die Vorfahrtsregeln, alles Mögliche. Und der stand immer hinter uns und hat das einfach alles schon überblickt und hat uns die Richtung gewiesen. Und ich habe das Bild mal so gehabt, dass der Pastor einfach auf meinem Boot stand hinten. Ja, und er hat uns einfach, ja, er stand da und hat es einfach alles überblickt. Und dadurch, dass er einfach schon so lange unterwegs ist auf dem Meer, wusste er, wie es läuft. Er wusste einfach, woher kommt der Wind, wie schaut es aus, wie bläst er, wie muss ich meine Segel trimmen, wie muss ich meine Segel ausrichten, um wirklich perfekt am Wind zu segeln, um wirklich das Maximale rauszuholen. Und es ist wirklich so, wir brauchen einfach diesen Segellehrer in unserem Boot, der uns wirklich da zeigt, wo es lang geht. Und dann ist auch noch wichtig, unser Team. Wie Irina das heute schon gesehen hat, unser Team ist einfach so wichtig. Wir segeln, ist halt einfach ein Teamsport. Allein kommt halt einfach nicht weit. Und wie sie gesehen hat, auch auf diesem Segelschiff, das sind einfach so viele. Jeder hat seine Position. Und momentan findet auch gerade ein großes Ocean Race statt. Die segeln, ich glaube, ein Jahr lang über die ganze Welt. Und das sind einfach Teams zusammen. Und ich glaube nicht, dass sie sich immer grün sind. Vor allen Dingen, wenn du dann über die ganzen Weltmeere segelst und da kann es ja wirklich mal heiß zugehen und Wellengang und seekrank und alles Mögliche und Verletzungen, Todesfälle passieren da auch. Aber die sind sich nicht immer grün. Aber die haben ein Ziel. Die haben ein gemeinsames Ziel. Und das verfolgen sie. Und da gehen die einfach drüber hinweg und sagen, okay, vielleicht passt mir das gerade nicht, was du tust, aber ich sitze mit dir jetzt halt mitten auf dem Atlantik, wir müssen das jetzt halt zusammen machen. Das ist halt blöd. Ja, oder ich meine, man kann natürlich auch sagen, okay, ja, du passt mir jetzt nicht, du passt mir auch nicht, ich wechsle jetzt das Team. Aber das bringt halt nichts, weil die Teams wachsen einfach zusammen mit der Zeit. Das heißt, wenn du Regatten segeln möchtest, dann musst du einfach, ja, da muss jeder Handgriff sitzen, jeder muss seine Position haben, jeder muss miteinander durch Augenblicke kommunizieren und jeder weiß, was er zu tun hat. Und ja, so ist es halt einfach auf unserem Boot auch, wo wir sind. Wir sind uns auch nicht immer alle grün. Wir nehmen auch mal Anschuss an jemanden oder so, aber wir müssen da wirklich drüber gehen und wirklich da vergeben und sagen, Herr, ich gebe es dir wirklich ab, hilf mir da mit meinen Teamkollegen klarzukommen und wechsel nicht das Team, bloß weil es halt gerade mal ein bisschen blöd läuft. Weil du wirst auch im nächsten Team das gleiche Problem vorfinden. Und im nächsten Team wirst du das gleiche Problem vorfinden. Ich hatte das mal in so einem Bild, da habe ich mich auf eine Predigt vorbereitet und dann, viele kennen ja wahrscheinlich diese Computerspiele, wo du dann ein Spiel machst und dann kommst du halt an die Situation, kommst nicht weiter, machst so Ding, Ding, Game Over, wo schon vorne anfangen. Und so ist es bei Gott einfach auch. Wir kommen einfach in Situationen und wenn wir da einfach abbrechen, machst du Ding, dann musst du von vorne wieder anfangen. Und ja, du kommst einfach nicht weiter, wenn du immer an der gleichen Stelle einfach nicht weitermachst. Und so ist es halt einfach, wenn du dein Team wechselst und dann da halt einfach ja, dieses Problem nicht überwindest mit dem Heiligen Geist, dann machst du halt ne, und dann musst du von vorne anfangen. Das ist halt irgendwie frustrierend auf die Dauer. Deswegen will ich euch wirklich ermutigen, dass ihr mit dem Heiligen Geist da zusammenarbeitet, dass ihr wirklich euer Herz aufmacht und sagt, Heiliger Geist, ja, hilf mir da, nimm das raus, was vielleicht da noch ein Anstoß ist oder was mich vielleicht triggert. Das sind ja oft die gleichen Punkte, wo wir einfach immer anecken. Und dass ihr da wirklich ehrlich zu ihm seid und ihm den Freiraum gibt, in euch zu wirken. Und dann, glaube ich, werden wir das beste Segelteam überhaupt. Und werden wirklich alles schaffen und ja, unser Boot wirklich zum Sieg segeln. Amen. Ja, gutes Team. Das ist ein gutes Team. Ein Kumpel hat mal von mir gesagt, das ist jetzt eine Zeit, wo wir ja einfach im Team arbeiten müssen. Also so diese Einzelgänger-Geschichte ist so rum jetzt. Und zwar das gute Team ist eigentlich der Heilige Geist, die Engel und das Wort. Das ist eigentlich das beste Team. Und ja, wo du das eben gesagt hast, ist mir so über das Wort nochmal so gepredigt hast, ist mir das nochmal gekommen. Also ist mein Wort nicht also wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und so müssen wir das Wort sehen. So müssen wir das Wort benutzen. Einfach als Durchschlagshammer gegen alles, was sich uns entgegenstellt. Als Durchbruch. Aber es ist nicht nur ein Durchbruch, nicht nur ein Hammer, sondern es ist halt einfach auch Feuer, was alles wegbrennt. Was alles, ein alles verzehrendes Feuer einfach. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Zeit, in der wir jetzt sind, wo Gott sich da immer mehr offenbaren will, einfach auch als Feuer, als Gott des Feuers, der einfach auch nicht mehr Dinge toleriert in uns, in dem Tempel, aber auch nicht in seiner Gemeinde, sondern das ist einfach so, ich finde das ähnlich, mir kam das heute wie so eine Zeit von Elia, wo wir jetzt auch eingetreten sind, so jetzt hat es geregnet und jetzt auf einmal trocken und sieht auch irgendwie trocken aus, so wie so eine Dürre. Und was ist in der Zeit passiert? Eigentlich genau ähnlich wie jetzt auch, also das Volk ist gehinkt auf einer Seite, hat Götzenanbetung gemacht, hat trotzdem Gott gleichzeitig angebetet. Und das will Gott nicht mehr. Das ist das, was er jetzt hasst. Er will einfach eine reine, vorbereitete Braut haben, die in Heiligkeit voranschreitet und das makellos ist. Und und das erreichen wir halt durch das Wort. Das ist einfach wie ein Wasserbad. Wenn wir jeden Tag darin lesen, dann ist das wie so eine Fußwaschung einfach. Wir reinigen uns in diesem Wort und und durchtränken uns. Und ich würde einfach auch gerne nochmal dafür beten, dass das wirklich für eine Offenbarung auf uns kommt, dass du dich uns als Gott des Feuers auch einfach offenbarst. Dass du dich uns offenbarst, wirklich als ein verzehrendes Feuer, so wie Mose das gesehen hat, in diesem Dornbusch. Dass du wirklich jetzt mit Feuer kommst, dass wir das auch mit all unserem Körper auch empfinden, dass wir es auch riechen, wenn du kommst mit deinem Feuer, dass wir es sehen können, auch in der geistigen Welt, was für ein Feuer du eigentlich bist, dass wir mit deinem Feuer voranschreiten, auch die Werke der Dunkelheit zerstören und Ja, aber auch mit deinem Feuer der Liebe und der Evangelisation für diesen Sommer, wo wir jetzt eintreten, dass dieses Feuer der Liebe sich ausbreitet, dass es sich in allen Herzen von uns ausbreitet. Auch da, wo wir jetzt meinen, wir sind nicht dafür geschaffen, anderen das Wort zu verkündigen oder zu predigen oder das Evangelium zu verkünden. Das stimmt nicht, das sind einfach Lügen. Jeder von uns ist dafür bestimmt, das Evangelium zu verkünden. Glaubt nicht diese Lüge, die euch der Feind da einreden will. Ich bin nicht dafür geschaffen, dass der andere kann das viel besser. Das ist sowieso der Auftrag. Das müssen wir sogar einfach machen. Und ich bete dafür, dass dieses Feuer der Liebe jetzt in uns kommt, auch in diesem Sommer immer mehr rausgehen, dass wir uns auch gegenseitig immer mehr damit anstecken, unter den Geschwistern einfach. Und ich habe es auch so auf dem Herzen für die Jugend, unsere Jugend auch in unserer Gemeinde selber einfach auch, dass auch sie angesteckt werden von diesem Feuer. Ja, ich bete dafür, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen hier, dass hier was Neues aufsteht, dass sich dieses Erweckungsfeuer, was eh schon da ist, das jetzt weiter fortbreitet, sich ausbreitet in die Jugendlichen und dass auch sie aufstehen und Evangelisten werden. Und das ist auch wichtig, wenn ihr selber Kinder habt, geht mit euren Kindern raus und macht das. Geht mit euren Kindern einfach raus und zeigt ihnen, wie das geht. Seid Lehrer für die. Oder wenn ihr keine Kinder habt, dann einfach irgendwelche verwandten jungen Leute. Die brauchen euch dringend als Vorbilder jetzt. Wer soll ihnen das denn beibringen? Das wird ihnen sonst kein anderer zeigen wie ihr, wenn ihr Einfluss habt auf Kinder. Macht es da, wo ihr gesetzt seid und ermutigt sie dazu. Ja, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Es ist so wunderbar zu wissen, bei all dem, dass wir haben, was wir brauchen. Halleluja. Sag mal, ich habe alles, was ich brauche. Wir sind wirklich ausgerüstet. Gott hat uns seinen Geist gegeben und er hat uns sein Wort gegeben. Und das ist das, was wir brauchen. Er hat uns einander gegeben zur ständigen Ermutigung, zur ständigen Stärkung auch. Und wir kommen wirklich zusammen, um einander zu ermutigen. Wusstest du das? Halleluja. Kommst hier, um den anderen zu ermutigen. Ja, ich glaube, für die meisten ist es schon klar. Weil Gott ist unser großer Ermutiger. Und er ist wirklich der uns in dieser Zeit auch ganz besonders ermutigt und uns Mut macht, wirklich, du kannst es. Du kannst es, du kannst Zeugnis geben. Du kannst von mir erzählen. Du hast schon so viel mit mir erlebt, sagt er. Jeder Einzelne hat schon so viel mit ihm erlebt, dass wir davon zeugen können. Und wir müssen einfach nur diese Quelle, die in uns ist, der Heilige Geist, sprudeln lassen und raussprudeln lassen, ihn aus uns heraus fließen lassen und die Menschen einfach damit beschenken. Erwarte, wo du hinkommst, bist du ein Geschenk Gottes für diese Welt. Wenn du in deine Familie gehst, ich bin ein Geschenk Gottes für meine Familie. Wenn du an den Arbeitsplatz gehst, ich bin ein Geschenk Gottes am Arbeitsplatz. Ich bin ein Geschenk für meinen Chef. Wenn ich Chef bin, bin ich ein Geschenk für meine Angestellten. Ich bin ein Geschenk, ich bin ein Botschafter Gottes und ich bin ein Geschenk, das Gott für diese Zeit auf die Erde gesandt hat, um einen ganz speziellen Auftrag auszuführen. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir nicht einfach zufällig hier auf diesem Planeten gelandet sind zu irgendeiner Zeit, sondern Gott hat sich da was bei gedacht, dass er dich und mich genau zu dieser Zeit, in diese Zeit hinein gegeben hat und er auf diese Erde gesandt hat. Und damit wissen wir auch, was es in dieser Zeit braucht, hat er in uns hineingelegt. Und wir haben die Antworten auf die Fragen, die Menschen haben. Wir haben die Antworten auf die Fragen, die diese Welt hat. Du hast die Antworten. Halleluja. Wir sind nicht alleine. Wir haben einen Fürsprecher, wir haben einen Beistand, wir haben einen Tröster. Wir haben den Herrn der Herren, der in uns lebt und der uns führt und leitet. sodass wir in jeder Situation wissen, was wir antworten sollen. Jesus wusste in jeder Situation, was er sagen sollte. Und sie haben ihn aufs Glatteis geführt und sie haben ihn versucht und sie haben versucht, ihn fertig zu machen. Und er hat mit einer Weisheit geredet, die göttlich war, einfach. Aber das Gute ist, der gleiche Heilige Geist, der in Jesus war und ist, der gleiche Heilige Geist lebt in uns. Mit der gleichen Weisheit, mit der gleichen Vollmacht, mit der gleichen, ja, Vollmacht, wirklich Dinge auch zu entmachten, was Menschen sagen oder Lügen zu entmachten oder Dinge umzudrehen und wirklich die Wahrheit klar zu sprechen, hat er in jeden Einzelnen von uns reingegeben. Wir sind nicht ohnmächtig. Sag mal, ich bin nicht ohnmächtig. Wir sind nicht ohnmächtig. Irgendeine Situation, was auch immer, dich vielleicht gerade, oder in welcher Situation du dich immer gerade vielleicht befindest, du bist nicht ohnmächtig, sondern du hast den allwissenden Gott in dir, der genau weiß, auf deine eigene Situation zu antworten und auf die Situation der Menschen um dich rum, die zu dir vielleicht kommen oder die um Rat fragen. Ja, du hast die Weisheit Gottes in dir. Die Bibel sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte, können wir auch noch bitten drum, aber uns ist auch schon Weisheit gegeben worden. Wir haben diese Weisheit, die vor Zeiten schon war und die göttlich ist. Wir haben sie in uns für jede Situation, in der wir uns befinden. Also wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Halleluja. Angst hat keinen Raum in uns und da geben wir auch keinen Raum, weil wir haben Gott in uns. Wir haben den mächtigen Herrn, der Herrn und König der Könige in uns, der immer weiß, wie es weitergeht, der immer Antworten hat und der immer die besten Lösungen hat und mit dem es von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Amen und Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Gott gießt seinen Geist aus. Amen. Wir leben in dieser Zeit. Frisches Wasser kommt vom Himmel. Halleluja. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen in der Bibel. Das heißt in Johannes 3, Vers, ich glaube 34 oder so ist es. Ich hatte es irgendwo auch mal notiert. Ja, 3, Vers 34 heißt es, denn der vom Himmel oder der, den Gott gesandt hat, er redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist ohne Maß. Und wir haben es heute Abend schon ein paar Mal gehört, der Geist Gottes, der sich ausgießt in dieser Zeit, ist grenzenlos. Das heißt, da ist immer frischer Nachschub. Da ist immer frische Fülle. Da ist immer frische Freude. Halleluja. Das versiegt nicht. Verstehst du, die Ausgießung hört nicht einfach auf. Das Einzige ist, du kannst dich von der Ausgießung entfernen. Wenn du den ganzen Tag rumläufst und sagst, Wüste, Wüste, Wüste, Wüste, Wüste, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann mal nicht mehr merkst, dass deine Ausgießung ist. Ja, weil du siehst irgendwann mal vor lauter Wüsten reden, siehst du die Ausgießung nicht mehr. Aber ich sag dir, Gottes Geist ist grenzenlos. Er gießt sich aus. Seit 2000 Jahren ist der Raum von Pfingsten offen. Seit 2000 Jahren gießt Gott seinen Geist aus und er hat nicht aufgehört, seinen Geist auszugießen. Und er gießt aus seine Freude, er gießt aus seine Fülle und er gießt aus seine Liebe. Halleluja. Also die Freude ist zu deiner Erfrischung. Ja. Und wenn du drüber sprichst, dann gießt sie sich aus. Das ist normal. Die Freude ist zu deiner Erfrischung. Das Wort sagt, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und das brauchst du. Du brauchst immer wieder Erfrischung. Du brauchst Ermutigung. Du brauchst Stärkung. Du brauchst immer wieder das, dass du die Oberhand hast über die anderen Strömungen dieser Zeit. Also wir müssen im Strom des Heiligen Geistes sein, damit wir nicht von den anderen Strömungen dieser Zeit weggeströmt werden. weggezogen werden. Weil es gibt so viele Strömungen, so viele Flüsse in der Welt, so viele Geister, die versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und der eine Strom hier und der andere Strom da. Aber ich sag dir, komm in den Strom Gottes und du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass du auf das ins falsche Fahrwasser kommst. Sondern dann bist du im richtigen Fahrwasser. Und die Freude am Herrn ist ein guter Kompass, um im richtigen Fahrwasser zu bleiben. Amen. Weil sie hält dich in der Frische des Geistes. Oh, Halleluja. Ja, da ist Fülle. Deswegen sagt er in Offenbarung 22, sagt er, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da will, der komme herzu und trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Na, das ist doch meine gute Nachricht für alle Schwaben. Halleluja. Umsonst. Halleluja. Umsonst. Also es gibt einen ziemlich dummen Spruch in der Welt, der heißt, umsonst ist der Tod. Ich sage dir, das ist die absolute Lüge. Das Gegenteil ist der Fall. Umsonst ist das Leben. Amen. Er ist der Gott des Lebens und er gibt dir die Ströme des Wassers des Lebens umsonst. Amen. Halleluja. Also, trink dich voll mit dem Strom des Wassers des Lebens. Halleluja. Die Freude ist deine Stärke. Und dann sage ich dir jetzt noch etwas. Das Zweite, was Gott ausgießt und was in seinem Geist ist, ist die Liebe. Die Liebe Gottes. Und weißt du, diese Liebe, sie ist zum einen für deine Sättigung. Sie ist für deine Sicherheit auch. Weißt du, die Liebe des Vaters gibt dir Sicherheit. Wir hatten es vorher schon davon. Die Liebe des Vaters gibt dir einen festen Platz. Die Liebe des Vaters gibt dir Orientierung. Die Liebe des Vaters gibt dir auch Sättigung. Ja? Das ist ganz, ganz tiefe Sättigung. Die Freude gibt dir auch eine gewisse Sättigung, aber die Liebe gibt dir eine noch tiefere Sättigung. Die Liebe Gottes gibt dir eine ganz, ganz tiefe Sättigung. Und es ist kein Zufall, dass Jesus die Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingsten, bezeichnet hat als die Verheißung des Vaters. Es ist die Verheißung des Vaters. Er hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters auf euch kommt. Und diese Verheißung des Vaters hat ganz, ganz stark damit zu tun, dass Gott seine Liebe ausgießt, dass der Vater seine Liebe ausgießt und dass er dich sättigt und dass er dir ganz tief diese Gewissheit gibt. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden und du hast einen Platz in meinem Herzen und ich habe einen Platz in deinem Herzen und wir zwei, der Vater und du, der Vater und ich, wir sind ein Dreamteam, wir sind das Team, das diese Welt überwunden hat schon in Jesus. Halleluja. Und er gießt diese Liebe aus, um uns ganz, ganz tief diese Sättigung zu geben. Ganz, ganz tief diese Fülle, diese Sicherheit, diese Ruhe, diesen Frieden. Und gleichzeitig gießt er seine Liebe in uns aus wiederum auch für die anderen. Er gießt sie aus für dich und er gießt sie gleichzeitig wiederum aus für die anderen. Für die Menschen um dich herum zum Beispiel, deine Geschwister, Halleluja, das ist auch wichtig, dass du es lernst, die Liebe zu ihnen fließen zu lassen, ja? Halleluja. Und gleichzeitig sind da ganz, ganz viele Menschen in der Welt da draußen und um dich herum auch da draußen, die diese Liebe noch nicht kennen. Also solange Menschen die Liebe des Vaters nicht kennenlernen, solange sind sie verloren. Weißt du, nicht nur, weil ihnen irgendjemand sagt, du bist verloren, weil du kennst Jesus nicht, sondern sie sind buchstäblich verloren, weil sie sind wie ein Schiff, das nicht weiß, in welche Richtung es segeln soll, das hin und her getrieben ist von jedem Wind, der da weht. Weil erst die Erfahrung der Liebe des Vaters im Himmel, erst die Erfahrung der Liebe Gottes gibt ihrer Seele Orientierung, gibt ihrer Seele Klarheit, gibt ihrer Seele Sicherheit. Also deswegen sind die Menschen ohne Erlösung, ohne Jesus, ohne Gott verloren, weil sie die Liebe nicht kennen, Also es ist nicht einfach nur so, dass Gott irgendwie so ein harter Gott ist und sich hinstellt und sagt, alle, die zu mir gehören, die sind errettet und alle, die nicht zu mir gehören, sind verloren, weil ich das so sage. Nein, wir sind verloren ohne Gott, weil wir ohne Gott, ohne die Liebe sind. Und ohne die Liebe ist unsere Seele, wandert sie hin und her und weiß nicht, wo sie den nächsten Kick sich holen soll, wo sie die nächste Befriedigung sich holen soll, wie sie Sicherheit in ihr Leben reinbekommt. Die Menschen wandern herum in dieser Verlorenheit, weil sie die Liebe des Vaters nicht kennen. Aber Gott sagt in Römer 5, Vers 5, diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, in dir ist diese Liebe. Das heißt mit anderen Worten, in dir ist auch diese Liebe nicht nur für dich, du brauchst sie natürlich unbedingt, aber in dir ist diese Liebe auch für die Menschen um dich herum. Auch für die anderen ist die Liebe in dir. Und wenn du dich der Liebe aussetzt und wenn du dich der Liebe hingibst, und ich meine, wie machst du das? Ganz einfach, indem du einfach sagst, Herr, ich brauche dich unbedingt. Ja? Ich brauche dich, ohne dich kann ich nichts tun. Ich brauche deine Liebe. Weißt du? Und dann kommt der Heilige Geist, gießt sich immer aus, da wo Menschen sich beugen unter ihn und sagen, hey, ich brauche dich. Ich habe gesagt, weißt du, Wasser fließt immer den Berg runter. Hast du schon mal Wasser den Berg aufwärts fließen sehen? Ja, mit Pumpe, okay, ja. Aber da musst du dann pumpen, ja. Aber natürliches Wasser fließt immer bergab. Und so ist es mit dem Wasser des Heiligen Geistes. Die Ausgießung der Liebe und der Freude des Heiligen Geistes wird ja auch mit Wasser verglichen. Und weißt du, Wasser fließt immer vom höheren Punkt zum niedrigeren Punkt. Das heißt, du musst dich vor Gott niedrig machen, damit das Wasser in dich hineinfließen kann. Wenn du denkst, ich habe alles, ich weiß alles, ich kann alles, dann kann das Wasser nicht zu dir hinfließen. Da kannst du machen, was du willst. Es funktioniert nicht, weil das Wasser fließt nicht hinauf. Auch nicht der Heilige Geist. Gott hat auch nicht eine Pumpe im Himmel, mit der er dann irgendwie nachhilft oder so. Sondern er hat sich festgelegt, ich lasse mein Wasser fließen dahin, wo es fließen kann. Das heißt dahin, wo sich jemand einfach beugt, wo sich jemand erniedrigt vor mir und sagt, hey, ich brauche dich. Da fließt das Wasser hin. Und ich sage dir, da fließt aber auch hin. Hundertprozentig. Also das musst du auch glauben, weißt du, manche Christen machen den anderen Fehler, sie erniedrigen sich von morgens bis abends und sagen, Herr, ich brauche dich, sie heulen vor ihm herum und so weiter und Herr, ich brauche dich und am Ende sagen sie, ja, aber irgendwie, es kommt gar nichts. Warum? Weil sie nicht glauben, dass Gott seinen Geist ausgießt. Amen. Du musst es auch glauben, verstehst du? Wenn du dich erniedrigst, dann musst du auch glauben, dann kommt er auch. Dann gießt er seinen Geist aus, dann gießt er seine Freude aus, dann gießt er seine Liebe aus. Und wenn er seine Liebe ausgießt in dich hinein, weißt du, dann gießt er seine Liebe auch durch dich hindurch. Das heißt, von dir wiederum kann sie auch fließen zu all denen um dich herum, die mehr und mehr auch durch dich erkennen, dass sie brauchen, was da in dir fließt. Dass sie erkennen, hey, ich bin verloren. Weißt du, Menschen müssen erstmal erkennen, dass sie verloren sind. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass die Menschen von sich aus erst das so sagen. Und weißt du, bevor ich zu Gott kam, war ich absolut verloren, total verloren. Und ich wurde mir auch mehr und mehr dessen bewusst, dass ich verloren bin. Nur hätte ich nie gesagt, dass ich verloren bin, weil es nämlich gar keine Kategorie war. Ich war nur halt immer verzweifelter. Ja, und habe mir überlegt, woher kommt mir Hilfe? Was mache ich jetzt? Gehe ich zum Psychologen oder gehe ich wo auch immer hin? Ja, ich habe einfach nur gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht mehr bei mir in meinem Leben. Ja. Und dann kam Gott. Und er hat meine Seele errettet. Und dann habe ich erkannt, hey, stimmt, ohne ihn, ich meine, das sagt mir dann die Bibel, ohne ihn bin ich verloren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Erst wenn du gerettet bist, merkst du so richtig, wie verloren du warst. Amen. Aber wir sind hier, um den Menschen da draußen in der Welt, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, dass sie verloren sind, wir sind nicht hier, um ihnen zu sagen, hey, du bist verloren, sondern wir sind hier, um ihnen die Liebe Gottes zu bringen, um den Geist fließen zu lassen, sodass sie erkennen, hey, ohne diesen Gott bin ich ja verloren. Ohne diese Liebe bin ich ja verloren. Ohne diese Freude bin ich ja verloren. Ohne dieses Leben bin ich ja verloren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Und weißt du, Gottes Herz ist voller Barmherzigkeit. Und ich glaube auch, ich habe das heute Morgen so in einer Gebetszeit so stark empfunden, ich glaube, dass Gott wirklich auch ein Empfinden und ein Bewusstsein seiner Barmherzigkeit in unsere Herzen ausgießen will in dieser Zeit. Wirklich eine Barmherzigkeit für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wirklich eine Barmherzigkeit für die Verlorenen. Weil weißt du, verloren sein ist wirklich ein furchtbarer Zustand. Und egal, ob Menschen sich das bewusst sind oder nicht, aber es ist ein furchtbarer Zustand, weil ihr Leben steuert auf den Abgrund zu. Ich habe das mal gesehen, so in so einer Vision, wie so ein Riesentrichter, weißt du, es ist wie so ein großer Krater und alles fließt da drauf hinzu und alles versinkt in diesem Krater. Und das kannst du dir vorstellen mit Wasser, ja, wenn du so einen Krater hast und da ist draußen eine überflutete Ebene, ja, dann fließt das ganze Wasser in den Krater rein. Aber ich habe es nicht gesehen mit Wasser, sondern ich habe es gesehen mit Menschen. Wie die ganzen Menschen einfach unweigerlich auf diesen Krater zugeströmt sind und den Abgrund runtergegangen sind. Und so ist es mit den Menschen in der Welt. So ist es mit den Verlorenen. Und Gott möchte wirklich unser Herz mit dieser Barmherzigkeit füllen. Ja, manchmal musst du ihn bitten und einfach sagen, Herr, füll mein Herz ganz neu, wirklich mit deiner Barmherzigkeit. Gieß deine, was ist auch ein Teil der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass er seine Barmherzigkeit in uns hineingießt. Seine Barmherzigkeit für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Also, und die Barmherzigkeit wird immer einen Weg auch zum Herz finden. Deswegen heißt es Barmherzigkeit. Barmherzigkeit wird einen Weg zum Herz finden. Und Gott möchte, dass du Wege findest zu den Herzen der Menschen um dich herum und zu den Herzen der Menschen, denen du begegnest. Wenn jetzt eine ganze Reihe von uns am Samstag rausgehen auf die Straße, ja, zu dem Familien- und Kinderfest in der Stuttgarter Innenstadt, wo 75.000 Menschen zusammenkommen und ihnen dort einfach das Evangelium bringen mit dem Better Life Stand und einfach bei diesem Einsatz den Menschen dienen, weißt du, dann glaube ich, weißt du, die Barmherzigkeit Gottes wird Wege zu den Herzen finden. Und deswegen ist es immer wieder so wichtig, dass du dein Herz füllst mit der Barmherzigkeit. Weißt du, die Barmherzigkeit Gottes wird auch Wege finden zu den Menschen um dich herum, dass du sie in Gottesdienst einladen kannst am Sonntag, dass du sie mitbringen kannst und dass sie vorbereitet werden und dass sie ihr Leben Jesus geben. Die Barmherzigkeit Gottes wird Wege finden. Wir müssen uns immer wieder neu mit dieser Barmherzigkeit Gottes füllen lassen. Halleluja, streck dich einfach mal aus. Gott möchte uns füllen mit seiner Barmherzigkeit. Gott möchte uns füllen mit seinem Herzen für die Menschen um uns herum. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine göttliche Vaterliebe, Herr, zu den Menschen um uns herum, Herr, zu den Menschen dieser Welt, Herr. Du möchtest, dass nicht ein einziger verloren geht, Herr. So heißt es im 1. Timotheus 2. Kein einziger soll verloren gehen, Herr, sondern jeder Einzelne soll kommen zur Erkenntnis der Wahrheit, Herr. Und Herr, du tust es durch uns, Herr. Und du tust es mit deiner Liebe gefüllte Herzen, Herr. Du tust es, indem du deine Liebe ausgießt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und indem du deine Liebe durch uns fließen lässt, hin zu den Menschen. Und so sagen wir hier heute Abend, Herr, füll unsere Herzen ganz neu mit deiner göttlichen Barmherzigkeit. Wer will das wirklich? Verstehst du? Nicht so ein bisschen, okay, so, ah ja, okay, wäre nicht schlecht oder so, sondern wer will wirklich eine Offenbarung? Weißt du, das kann auch schmerzhaft sogar sein. Eine Offenbarung hast du wirklich von der Verlorenheit der Menschen um dich herum. Wer möchte wirklich so eine Offenbarung? Also das ist das, was dich dann drängt. Paulus sagt es ja, die Liebe Christi drängt uns. Paulus war gedrängt von der Liebe Gottes, das Evangelium zu verkünden. Paulus hat das Evangelium nicht verkündet, weil er damit Geld verdienen wollte oder weil er nichts Besseres zu tun hatte oder weil er halt einen Job gesucht hat, sondern Paulus hat das Evangelium verkündet, weil die Liebe Christi ihn gedrängt hat, weil die Liebe Christi ihn gedrängt hat, die Verlorenen zu erretten. Und Vater, Herr, ja, lass uns mal alle eins machen, auch in Sprachen beten, weil indem du betest auch für die Verlorenen, füllt er dein Herz auch mit Barmherzigkeit. Halleluja. Und Vater, ja, wir kommen zu dir, Herr. Wir vereinigen uns im Geist mit dir. Wir vereinigen uns im Geist mit deinem Herzen. Wir sagen, ja, gieß dein Herz der Barmherzigkeit aus in uns, Herr. Dein Herz der Barmherzigkeit für die verlorenen Menschen, Herr. Dein Herz der Barmherzigkeit für die Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Gieß dein Geist aus, gieß deine Liebe aus in uns. Und Herr, in dem Namen Jesus beten wir, Herr, für all die Menschen um uns herum, Herr. Wir beten für die Menschen, die noch verloren sind, Herr. Wir beten, Herr, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr. Wir beten für uns unsere Nachbarn, Herr. Wir beten für unsere Freunde, Herr. Wir beten, Herr, für unsere Familienangehörigen, Herr. Herr, wir beten für die Menschen an unserem Arbeitsplatz, Herr. Wir beten für die Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, Herr. Herr, wir beten für alle die, Herr, denen wir begegnen, wenn wir jetzt am Samstag auf die Straße gehen in Stuttgart, Herr. Herr, auf dem Schlossplatz, Herr, und auf der Königsstraße. Herr, wir beten für diese verlorenen Seelen, Herr. Herr, die ohne dich in die Hölle gehen, Herr. Die ohne dich auf den Abgrund zugehen, Herr. Herr, wir beten für sie, Herr, und wir rufen sie herein, Herr, in dein Königreich, Herr. Wir rufen sie an dein Herz, Jesus, Herr. Wir rufen sie in deine Liebe hinein, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, wir machen uns eins mit deiner Liebe, Herr. Wir machen uns eins mit deiner Liebe. Wir sagen, ja, gieß dein Geist aus auf uns. Gieß dein Geist aus in uns, Herr. Dein Geist der Barmherzigkeit. Dein Herz der Barmherzigkeit, Herr. Oh, Halleluja. Halleluja. Bet einfach selber weiter im Geist und auch auf Deutsch. Lass dich einfach führen, wirklich von der Barmherzigkeit Gottes. Halleluja. Oh, die Liebe Christi drängt dich zu beten. Oh, Vater, wir danken dir, dass du deinen Geist ausgießt in dieser Zeit, Herr. Ausgießt auf jeden, Herr. Herr, der sich vor dir demütigt und erniedrigt, Herr. Aber Herr, danke, dass du deinen Geist nicht ausgießt einfach nur für uns, Herr, und nicht ausgießt einfach nur zu einem Selbstzweck, Herr, sondern du gießt deinen Geist aus, Herr, um die verlorenen Menschen hereinzulieben in dein Reich, Herr, um deinen Geist fließen zu lassen hin zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Und Herr, in dem Namen Jesus, Herr, wir rufen sie herein, Herr. Oh, wir rufen sie herein, Herr. Wir rufen sie aus der Finsternis, Herr, ins Licht, Herr. Aus dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Sohnes deiner Liebe, Herr. Wir rufen sie herein, Herr. Herr, die Menschen auf der Straße, Herr. Herr, die Menschen, die du in unser Umfeld gestellt hast, Herr. Herr, die Menschen, die am Sonntag hier in den Gottesdienst kommen und die dich noch nicht kennen, Herr. Wir rufen sie herein in dein Königreich, Herr. Wir rufen sie hinein, dass sie zu Jüngern werden, Herr. Wir rufen sie, Herr, dass sie am Montag zum Encounter-Treffen kommen, Herr. Und dort weiter zu Jüngern gemacht werden, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, für Jüngerschaft, Herr. Danke, Jesus, für Errettung, Herr. Danke, Jesus, Herr, für die Bewegung deines Geistes in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, für die Ernte, Herr. Danke, Herr, dass du uns gebrauchst, um noch viele Menschen vom Abgrund zurückzuhalten, Herr. Um noch viele Menschen, oh, wie es heißt in deinem Wort, oh, errette die, die zur Schlachtbank geschleppt werden und die zum Tode bestimmt sind. Halte sie zurück, Herr. Oh, Halleluja, wir wollen solche sein, die sie zurückhalten vom Abgrund, Herr. Wir wollen solche sein, Herr, die zur Schlachtbank geschleppten, Herr, davon zurückhalten, Herr. Oh, die sie zurückziehen, Herr. Und die sie in das Reich des Sohnes deiner Liebe bringen, Herr. Oh, danke, Jesus, dass du deinen Geist ausgießt, Herr. Oh, danke, Herr, dass du deinen Geist der Liebe ausgießt, Herr. Oh, in unsere Herzen, Herr, und durch unsere Herzen, Herr. Durch jeden Einzelnen, auch der über Livestream zuschaut, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke für eine Ausgießung deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit, Herr, über unseren ganzen Nationen, Herr, hin zu den verlorenen Menschen, Herr. Und wir danken dir für eine mächtige Ernte, die du einbringst, Herr. Oh, Shakaramanto Kororo. Oh, wir danken dir für dein mächtiges Wirken, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für viele, viele, viele, die du errettest in dieser Zeit, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für neues Leben, das fließt, Herr. Für neues Leben, das geboren wird, Herr. In uns und durch uns, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, Shakaramati Karalabashi Karalara. Oh, Karabasi Karalara. Oh, Karabasi Karalara. Und Karamandi Karalabashi Karalara. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Sag einfach, danke, Heiliger Geist. Dass deine Liebe, die Liebe des Vaters, ausgegossen ist in mein Herz. Danke für deine Barmherzigkeit, die du hast mit den verlorenen Menschen. Danke, dass du mich immer wieder neu füllst mit diesem Herzen der Barmherzigkeit. Und dass du durch mich die verlorenen Menschen hineinrufst in dein Königreich. Und dass Seelen errettet werden, Herr, für die Ewigkeit. Oh, vom Tod zurückgehalten werden. Von der Finsternis zurückgehalten werden. Und in den Bereich deines Lichtes kommen. Danke, Jesus, dass du mich gebrauchst. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Wer hat alles vor, am Samstag bei dem Einsatz mit auf der Straße zu sein? Ich möchte gern für euch einfach speziell beten. Kommt einfach mal hier in die Mitte. Halleluja. Alle, die am Samstag dabei sind. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Oh, danke, Jesus, Herr. Oh, shakara basika babasika da babanda da da. Oh, ja, füll jeden Einzelnen von ihnen. Oh, bala. Shakara da. Füll jeden Einzelnen von ihnen, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Mit dem Herz der Liebe, Herr. Oh, mit dem Herz der Barmherzigkeit, Herr. Oh, Herr. Mit dem Herz der Freude auch gleichzeitig, Herr. Der Freiheit, Herr. Halleluja, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh ja, der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkünden. Oh, Gefangenen Freiheit auszurufen. Blind, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Halleluja. Halleluja. Oh, ihr seid gesegnet. Es wird eine gewaltige, starke Zeit werden. Halleluja. Der Heilige Geist wird euch zu den richtigen Menschen führen. Oh ja, lasst euch einfach auch im Vorfeld, lasst euch füllen wirklich mit der Liebe Gottes. Lasst euch füllen mit der Barmherzigkeit Gottes. Und Gott wird mächtig durch jeden von euch wirken. Halleluja. Preist den Herrn. Woo. Also ich sehe wirklich totale Ströme Gottes, die fließen am Samstag, die wirklich, seid ihr am Schlossplatz, ja, am Schlossplatz, einfach und da überall, wo, ja, einfach die fließen aus euch herausfließen, einfach und wirklich strömen in die Menschen und ich sehe ganz viele Menschen, dass wirklich viele, viele offene Menschen da sind. Halleluja, wir preisen dich, Herr, für eine riesige Ernte, für eine reiche Ernte. Danke, Jesus, ja, du schickst alle die Hungrigen rüber einfach vorbei und sie werden dich sehen und sie werden dich annehmen und erkennen. Halleluja. Amen und Amen. Halleluja. Preist den Herrn und darauf säen wir jetzt noch, okay? Säen wir hinein in das Reich Gottes, dass sein Reich gebaut wird, dass Fülle ist im Vorratshaus Gottes, sodass wir all das tun können, wozu Gott uns berufen hat, dass wir all die Menschen reinrufen können, dass wir das Netz einziehen können und wirklich Seelen errettet werden, die Ernte eingebracht wird, Gemeinde gebaut wird, Menschen zu Jüngern werden. Halleluja. Frag den Heiligen Geist, was du geben sollst heute Abend hier live vor Ort. Hast du die Möglichkeit, in den Eimer reinzugeben, entweder in bar oder per Verpflichtungserklärung. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden die Infos für dich eingeblendet. Ja, die PayPal oder Kreditkarte oder Überweisung. Tu das einfach, was er dir zeigt. Und hier geben wir jetzt vor Ort die Eimer durch. Und während ihr es durchgebt und wir einfach zusammen geben, habe ich dir noch ein paar Zeugnisse, auch gerade aktuell aus den Gloryhäusern. Nächsten Dienstag sind ja wieder Gloryhäuser. Zum Beispiel hier aus einem Gloryhaus kommt das Zeugnis, eine Teilnehmerin klagte über schwarze Fäden und Blitze in den Augen und musste in die Notaufnahme. Nach Gebet und Auflegen von Heilungstuch stellte der Arzt nichts fest und die Beschwerden waren bereits am Abend verschwunden. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht super? Halleluja. Ja, danke Jesus. Hier schreibt die Waldrott, schreibt, Jesus hat mich am linken Zeigefinger von einer Mukoidzyste geheilt. Das ist eine Ausstülpung der Gelenkkapsel am Fingerendgelenk, die im Sinne eines Ganglions mit eingedickter Gelenkflüssigkeit gefüllt ist. Davon hat Gott sie geheilt und außerdem, hört sich nicht angenehm an, ja. Und dann noch von Zahnfleischentzündung. Danke, Jesus. Halleluja. Preisen wir ihn. Und hier noch aus dem Glory House. Eine Schwester einer Glory Host-Teilnehmerin litt unter starken Panikattacken und heftigen Angstzuständen. Sie konnte nachts nicht schlafen und hörte ständig Geräusche in ihrer Wohnung, die ihr schreckliche Angst machten. Sie schrieb mir, dass sie Gebet brauche und nicht mehr könne. Ich nahm ein Gebet auf und schickte es ihr. Nachdem sie das Gebet gehört hatte, wurde sie von der Angst befreit. Davon war sie überrascht, denn nach dem Gebet hörte sie das Geräusch noch einmal, aber sie hatte keine Angst und ging einfach schlafen. Danke, Jesus. Amen. Das ist wirkliche Befreiung. Halleluja. Preist den Herrn. Möchte jemand von euch noch ein Zeugnis erzählen, was Gott bei ihm getan hat in der letzten... Ja, Micha, komm her. Halleluja. Erzähl. Preist den Herrn. Während du kommst, segnen wir noch die Sammlung. Halleluja. Danke, Vater, für jeden, der gegeben hat, Herr. Danke für eine reiche Ernte, Herr. 30-fach, 60-fach, 100-fach, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass wenn wir in Seelen investieren, Herr, dann investieren wir direkt in dein Königreich, Herr. Und Herr, wenn wir in dein Königreich investieren, dann werden wir von deinem Königreich ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr. Leben, Herr. In allen Bereichen, Herr. In Beziehungen, in Finanzen, Herr. Im geistlichen Dienst, Herr. In der Seele, Herr. Leben im Überfluss. Amen. Amen. Halleluja. Okay, Micha, was hast du erlebt? Das passt gerade ganz interessant zu dem Thema Evangelisation. Ich habe früher immer irgendwie so gedacht, ja, evangelisieren oder das richtige Evangelisieren, das ist, wenn man raus auf die Straße geht. So. Aber ich meine, es gibt ja noch zig andere Sachen. Und irgendwann hat ja Gott zu mir gesagt, ich soll klettern gehen, wo ich ja von Höhenangst befreit wurde. Und dann dachte ich, ja, jetzt gehe ich halt klettern, bin mittlerweile Betreuer in einer Gruppe, wo ich für die Leute beten kann, wo ich denen das Evangelium weitergeben kann. Und jetzt habe ich auch letztens für eine Frau um Heilung gebetet. Und dann schreibt sie, das ist gerade ganz interessant, geht ganz ordentlich. Also die hatte Probleme mit der Schulter, aufgrund einfach vom Sport irgendwie, keine Ahnung, verletzt halt. Und es ist so krass zu sehen, was Gott da einfach auch macht. Und dann war ich aber auch so drauf, ich habe mit Sabrina gesprochen, weil ich gesagt habe, du, Straße ist nicht mein Ding, irgendjemand was in die Hand drücken, weil ich will das auch nicht, wenn ich in Stuttgart bin, von A nach B lauf, lass mich meine Sachen machen, lass mich in Ruhe, quatsch mich keiner an mit irgendwas. So, dann hat Sabrina was Interessantes gesagt. Sie hat gemeint, ich soll es nicht so sehen, dass ich die Leute aufhalte, sondern dass ich ja eigentlich die vor der Hölle bewahre. Und dann denke ich, stimmt, ich habe vor eine halbe Stunde vorher nämlich interessanten Erlebnis gehabt. Ich fahre an einer Bushaltestelle vorbei, sehe dort eine Frau stehen, die irgendwie so komisch geschwankt ist. Hab angehalten und habe sie gefragt, kann ich Ihnen helfen? Da bin ich ja auch nicht einfach vorbeigefahren mit dem Gedanken, ja, ich gehe jetzt den Leuten nicht auf, ich will nicht auf den Keks gehen, Entschuldigung, dass ich da bin, sondern da habe ich ja auch angehalten und gefragt, kann ich Ihnen helfen, ne? Und so ist, denke ich, auch klar, jeder hat, denke ich mal, seinen Schwerpunkt mit Evangelisation, aber wirklich wegkommen von dem Denken, weil das ist ja... Das Evangelium nicht weitergeben den Menschen ist unterlassene Hilfeleistung. Genau. Strafgesetzbuch. Kleinen Paragraphen dazu, super. Sehr gut. Halleluja.